ein schwacher Geist und trage groß Verlangen. Ein kleines Kind, das Vater heißt, mit Freuden zu empfangen. Dies ist die Nacht, darin es kam und menschlich Wesen an sich nahm, dadurch die Welt mit Treuen als seine Braut zu freien. Willkommen, o süße Bräutigam, du König aller Ehren. Willkommen, o Jesu Gottes Lamm, ich will dein Lob vermehren. Ich will dir all mein Leben lang von Herzen sagen, Preis und Dank, dass dann wir verloren, für uns bist Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ, sei dir von mir gesungen. Dass du mein Bruder worden bist und hast die Welt bezwungen, hilf, dass ich deine Gütigkeit stets preis in dieser Gnadenzeit und möge hernach dort oben in Ewigkeit dich loben.